Als wir herkamen, ja, das war schon über deutlich über 30 Jahre her, als wir dieses Gebäude hier suchten. Gut, wir hatten immer einen Hang zur ländlichen Region und haben dann dieses Haus gefunden, weil wir privat noch eine Idee hatten, Leben und Arbeit mal zu koppeln. Und das haben wir dann auch über 15 Jahre gemacht, indem wir dann hier ein kleines Kinderheim selbst betrieben haben in Eigenregie. Und irgendwann war es damit gut, dann haben wir damit aufgehört. Aber haben wir hier die idealen Bedingungen gefunden, ländlich. Es waren Zeiten, da haben wir beim Bauern gegenüber noch die Milch abends geholt mit der Milchkanne. Und der Straßenverkehr war wesentlich weniger als heute. Ja, da hatten wir so ein, ja, man kann sagen, so ein kleines Paradies gefunden hier für uns. Ja, und dann war das irgendwie auf einmal bedroht. Ja, dann wurde das ganz anders. Ich kann mich also noch genau erinnern an die Situation, wie ich zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde. Ich stand im Vorgarten, habe wie so oft in der Erde im Garten gewühlt und dann hielt eine Frau, die ich vom Sehen flüchtig kannte, aus der Nachbarschaft und fragte mich, ob wir denn mal was davon gehört hätten, dass hier ein Industriegebiet hin sollte. Und das hatten wir ehrlicherweise noch nicht gehört. Und aus dieser Anfrage von Petra Reuß, Stefans Frau, wurde dann irgendwann ein Nachbarschaftstreffen, zu dem wir auch mal ganz unbedarft hingegangen sind. Und da stellte sich dann raus, dass es wohl ernsthafte Überlegungen gab, ein Industriegebiet hier zu entwickeln, direkt bis vor unsere Haustür. Also wirklich von Wohnzimmerfenster aus 25 Meter weiter südlich bis dahin sollte dieses Industriegebiet gehen. Ja, dann waren wir alarmiert. Ja, und das kam wahrscheinlich sehr überraschend, da wir hier ja, also habt ihr gesagt, irgendwie, es handelt sich um eine recht alte Kulturlandschaft hier. Wahrscheinlich habt ihr dergleichen gar nicht erwartet. Es kam für uns überraschend, sicher. Also viele, die hier leben, sind ja auch hierher gezogen, einfach weil es ländlich strukturiert ist und weil man eigentlich noch relativ naturnah leben konnte. Man ist auch mit diesen Planungen gar nicht so schnell an die Öffentlichkeit gegangen, sondern es war also eher zufällig, dass wir das erfuhren. Und wir haben dann nachgefragt, haben auch Verbindungen zu den Grünen gehabt und schließlich also einen Artikel auch überlassen bekommen, der uns diesen 280 Hektar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 280 Hektar großen Suchraum eben zeigte, der eben im Grunde bis hier vor unsere Wohnungen ging. Ja. Okay. Und willst du vielleicht noch auf der Karte, haben wir eben mal etwas beschrieben, was ihr da dann so mit der Zeit alles rausgefunden habt, was die Folgen für das Gebiet sind und für die Menschen, die hier leben, wenn so etwas in der Größe, die du da gerade gezeigt hast, entstehen würde? Ja, es war für uns, das haben wir nachher mit Erstaunen eigentlich auch festgestellt, wir sind hier angefangen als betroffene Bürger und haben gesehen, dieses Industriegebiet soll bis bei uns vor die Haustür gehen. Der erste Gedanke war, was ist natürlich mit unserer Lebensqualität, mit der Lebensqualität unserer Kinder, wie wirkt sich das auf den Stadtteil aus? Und wir haben dann festgestellt, dass aus der persönlichen Betroffenheit ja letzten Endes nachher auch ein Engagement im gesamten Umweltbereich wurde. Denn in dem Zuge haben wir dann gelernt, welche Bodenqualität hier überhaupt vorhanden ist. Wir haben uns damit beschäftigt, warum heißt das hier Wetfeld? Weil es eben das Weizenfeld ist. Das ist die Ableitung. Und bis in die heutige Zeit, wo aktuell hier Ausgrabungen gemacht werden, archäologische in diesem Gebiet, konnten wir feststellen, dass ja bereits 600 vor Christus hier Ansiedlungen waren, weil eben diese Böden hier so fruchtbar waren und sich hier schon Menschen niedergelassen hatten. Also wir haben nachher einen riesen Bogen geschlagen von der persönlichen Betroffenheit, die natürlich heute noch genauso da ist wie früher, aber bis zu allgemeinen Umweltthemen, Schutzgut, Mensch, Tier, Boden, Luft, Wasser. Wir sind da teilweise selbst darüber erstaunt, wie weit wir dann im Laufe der Zeit immer wieder wir nennen das so, über den Tellerrand gucken, wie wir das hier gemacht haben. Und die Dimension 280 Hektar ist hier für diesen Bereich wirklich immens. Das wäre der große Teil vom ursprünglichen Wedfeld wäre damit hier verplant gewesen. Im Industriegebiet mit der Planung Tag- und Nachtschichtbetrieb, mit den entsprechenden Verkehren und so weiter. Also es hat sich eigentlich erst im Lauf der Diskussion erschlossen, was uns hier drohte. Oh, und ihr habt dann über viele Jahre hinweg habt ihr diese Auswirkungen langsam reduzieren können, zumindest.